Deutschlandfunk. Nachtradio. Willkommen zum Soundcheck. Am Mikrofon begrüßt Sie Thomas Elbern. Das Thema nach wie vor von Waschmaschinen und magischen Zahlen. Die skurrile Welt von Kate Bush. The Sensual World, das Titelstück des gleichnamigen Albums von 1989. Der Text baut auf dem letzten Kapitel der James Joyce Novelle Ulysses auf und hat eine richtige irische Instrumentierung, ist voller erotischer Anspielungen, aber auch gleichzeitig eine Hommage an die Naturgewalten, die immer eine große Inspiration für Kate Bush waren. Dazu passt der folgende Song ihres letzten Albums Ariel, der heißt Sunset. Wait. Stay dark, we may live. Eine Sache, die immer wieder bei Kate Bush-Platten auffällt, ist dieser ganz typische Bass bei einigen Songs. Dahinter steckt der Münchner Bassist Ebert Weber, einer der ersten, der die Grenzen zwischen Jazz und Ambient Music auflöste. Und es spricht für die musikalische Weitsicht von Kate Bush, dass die Musik Webers überhaupt kannte und dann auch für ihre eigenen Produktionen nutzte. Ich kann mich erinnern als langjähriger Weber-Fan, wie ich mich gewundert habe, auf einmal diesen unverkennbaren Bass auf einer Kate Bush-Aufnahme gehört zu haben. Das war wie zwei Welten, die sich begegnet sind. Deswegen jetzt mal ein kurzes Stück von Weber selbst von seinem Album Endless Days, das Stück Solo für Bass. Silent all these years, silent all these. Es gibt einen Artikel im englischen Guardian, wo ein Kritiker über das letzte Bush-Album Ariel schreibt. Besonders die Piano-Ballade Mrs. Bartolozzi hat es ihm angetan. Zitat: Waschtag im Hause Bush muss eine heiße Angelegenheit sein. Warum schreibt er das? Weil Kate Bush, als sie ihre Waschmaschine bei der Arbeit betrachtet, erotische Fantasien bekommt. Meine Bluse dreht sich um deine Hose, während die Wellen vor- und zurückgehen. Washing machine. Einer der markanten Kate Bush-Songs ist Army Dreamers, ein Antikriegssong auf ihre Art und Weise, der einen jungen Soldaten beschreibt, dessen einzige berufliche Perspektive die Armee war und der im Krieg fällt und feierlich in seinem Heimatland begraben wird. Kurzer Zwischenaspekt, die schwedische Hip-Hop-Formation Superski hat den Song Army Dreamers gesampelt oder ein Stück des Songs gesampelt und in den Hip-Hop-Kontext überführt. Hier ist das Original mit Intro. Eine der größten Hymnen von Kate Bush ist Running Up That Hill. Ich kenne keine Coverversion, die annähernd das Original schlagen kann. Kein Wunder, denn der Song ist ein Meisterwerk in Sachen Produktion, Melodie, Arrangement und wird es wohl bleiben. We'll be right back. the day and night. Dancing and skipping along the Chico light. Somewhere in between. Wer kommt eigentlich auch sonst auf die Idee, auf diese Art Vogelstimmen zu irritieren? Das macht Kate Bush auch 2006 noch einmalig. Wir hörten zwei Songs aus ihrem Album Ariel, einmal Ariel Tal und Somewhere in Between. Zwischen YouTube und Fanseiten, es gibt im www eine ganze Menge von Kate Bush zu sehen und zu hören. Die Jahre, in denen sie von der Bildfläche verschwunden ist, haben ihrem Kultstatus irgendwie nicht geschadet. Das war's im heutigen Soundcheck, bei dem es ausschließlich um die britische Künstlerin Kate Bush ging. Hören wir zum Abschluss vom Album The Sensual World den Song Never Be Mine. Thomas Elbern verabschiedet sich jetzt schon mal und wünscht noch eine gute Nacht. This is where I need. Deutschlandfunk. Drei Uhr, die Nachrichten. Der frühere irakische Präsident Saddam Hussein soll nach Angaben aus Bagdad in den nächsten Stunden hingerichtet werden. Mehrere Nachrichtenagenturen melden, das Todesurteil werde bis 4 Uhr mitteleuropäischer Zeit vollstreckt. Sie berufen sich auf irakische Regierungsvertreter. Die Entscheidung sei im Einvernehmen mit den USA getroffen worden. In der hermetisch abgeriegelten grünen Zone im Zentrum Bagdads kamen bereits die Zeugen der Hinrichtung zusammen, darunter Abgeordnete, Hinterbliebene der Opfer sowie ein islamischer Geistlicher. Die Streitkräfte wurden in Alarmbereitschaft gesetzt. Die Anwälte des früheren Machthabers versuchten unterdessen über die Justiz in den USA einen Aufschub zu erreichen. Saddam Hussein war Anfang November wegen der Ermordung von 148 Menschen in der schiitischen Kleinstadt Dujail im Jahre 1982 zum Tode durch den Strang verurteilt worden.